Heute, am 4. Tage des März im Jahre des Herrn 1673, feierlich und vor aller Öffentlichkeit erklärt, zu welch wohlverdienter Strafe der Angeklagte verurteilt wird. Maurice Lachaussee, seines Zeichens Bedienter, zuletzt in den Diensten des Chevalier d'Aubray, ist für hinlänglich überführt erkannt, seinen Herrn durch hinterlistige Verabreichung von Gift vom Leben zum Tode befördert zu haben. Der überführte Missetäter soll für dieses Verbrechen ebenfalls vom Leben zum Tode befördert werden. Durch den Schwertstreich des hierzu amtlich bestellten Scharfrichters auf dem öffentlichen Richtplatz vor dem Rathaus und vor den Augen der Bürger dieser Stadt. Zuvor aber soll er auf die ordentliche und auf die außerordentliche Folter gebracht werden, damit er seine Mitschuldigen nenne. Seine geringe Habe soll alsdann dem König verfallen. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Das Urteil in einem Prozess, der vor fast 300 Jahren in einer kleinen französischen Gemeinde in der Normandie stattfand. 1673, im Frankreich König Ludwigs des 14., des Sonnenkönigs. Wir haben von diesem Prozess und von anderen Kenntnis aus den Aufzeichnungen eines französischen Rechtsgelehrten in Paris, der sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Mühe machte, Rechtsfälle aller Art zu sammeln und zu veröffentlichen. Mit Ort und Jahr und Tag und Stunde, mit den Namen des Angeklagten, des öffentlichen Anklägers, des Verteidigers und des Richters. Sogar mit den Aussagen der Belastungs- und der Entlastungszeugen, im Wortlaut aus den Prozessunterlagen zitiert. Sie waren die Arbeit eines Juristen für Juristen, als Studienmaterial für Rechtsgelehrte gedacht. Ihr Titel: Causes célèbres et intéressantes, berühmte und interessante Rechtsfälle. Aber schon der erste Band wurde damals, 1734, was wir heute Bestseller nennen. Er wurde den Buchhändlern aus der Hand gerissen. Wer des Lesens mächtig war, wollte dieses Buch gelesen haben, den Pitaval. Die Öffentlichkeit verlangte neue Auflagen des ersten Bandes und weitere Bände mit anderen, alten und neuen Rechtsfällen. Und sie erschienen. Band 2, 3, 4, 5 und weiter bis 20. Immer wieder ein neuer Pitaval. Und selbst dann noch weitere Bände, als der Herausgeber des ersten nicht mehr lebte, Monsieur François Gaillot de Pitaval, Magister der Jurisprudenz und Rechtsgelehrter aus Lyon, Advokat am Parlament zu Paris. Parlament, das ist der oberste königliche Gerichtshof in der französischen Hauptstadt. Die Leser hatten aber auch etwas auszusetzen. Nur wenige Bücher sind wohl so begierig aufgenommen und zu gleicher Zeit so ernstlich getadelt worden wie die Sammlung der Rechtsfälle des Monsieur Gaillot de Pitaval. Wer lesen konnte, las die Bücher, aber beschwerte sich zugleich darüber, dass der Herausgeber sich in seiner Darstellung keiner richtigen Methode bedient habe. Dass die Tatsachen alle ohne Ordnung untereinander hingeworfen seien und von einem Wuste allgemeiner Betrachtungen und Anmerkungen verschlungen würden, so dass sich der wahre Sachverhalt oft nur erraten ließe. Es würden ferner die rechtlichen Gründe mit einer Schwatzhaftigkeit vorgetragen, die dem wohlverdienten Interesse abträglich sind. So begründete 30 Jahre später der französische Rechtsgelehrte Richet, wie Monsieur de Pitaval, Advokat am Parlament zu Paris, eine Bearbeitung des Werkes. Er befreite die Darstellung der Rechtsfälle von allem Beiwerk, das nur den Fachmann interessieren konnte. Monsieur Richet kürzte aber nicht nur, er fügte aus eigener Kenntnis neue Fälle hinzu und gab sie 1768 in 22 Bänden heraus. In dieser Fassung fand der Pitaval, der Name des ersten Herausgebers war geblieben, den Weg über die Grenzen Frankreichs auch nach Deutschland. Eine erste Auswahl erschien in Jena. Eine zweite, neu übersetzt, neu bearbeitet, brachte, ebenfalls in Jena, 1792 Friedrich Schiller heraus. In seinem Vorwort schreibt er: Man findet in diesem Buch eine Auswahl gerichtlicher Fälle, welche sich an Interesse der Handlung, an künstlicher Verwicklung und Mannigfaltigkeit der Gegenstände bis zum Roman erheben und dabei noch den Vorzug der historischen Wahrheit voraushaben. Man erblickt hier den Menschen in den verwickeltsten Lagen, welche die ganze Erwartung spannen und deren Auflösung der Kombinationsgabe des Lesers eine angenehme Beschäftigung gibt. Das geheime Spiel der Leidenschaft entfaltet sich hier vor unseren Augen, und über die verborgenen Gänge der Intrige, über die Machenschaften des geistlichen sowohl als des weltlichen Betruges wird mancher Strahl der Wahrheit verbreitet. Triebfedern, welche sich im gewöhnlichen Leben dem Auge des Beobachters verstecken, treten bei solchen Anlässen, wo Leben, Freiheit und Eigentum auf dem Spiele steht, sichtbar hervor. Und so ist der Kriminalrichter imstande, tiefere Blicke in das Menschenherz zu tun. Dazu kommt, dass der umständlichere Rechtsgang die geheimen Bewegursachen menschlicher Handlungen weit mehr ins Klare zu bringen fähig ist, als es sonst geschieht. Und wenn die vollständigste Geschichtserzählung uns über die letzten Gründe einer Begebenheit, über die wahren Motive der handelnden Spieler oft genug unbefriedigt lässt, so enthüllt uns oft ein Kriminalprozess das Innerste der Gedanken und bringt das versteckteste Gewebe der Bosheit an den Tag. Dieser wichtige Gewinn für Menschenkenntnis und Menschenbehandlung, für sich selbst schon erheblich genug, um diesem Werk zu einer hinlänglichen Empfehlung zu dienen, wird um ein großes noch durch die vielen Rechtskenntnisse erhöht, die darin ausgestreut werden und die durch die Individualität des Falles, auf den man sie angewendet sieht, Klarheit und Interesse erhalten. Die Unterhaltung, welche diese Rechtsfälle schon durch ihren Inhalt gewähren, wird bei vielen noch mehr durch die Behandlung erhöht. Ihre Verfasser haben, wo es anging, dafür gesorgt, die Zweifelhaftigkeit der Entscheidung, welche oft den Richter in Verlegenheit setzte, auch dem Leser mitzuteilen, indem sie für beide entgegengesetzte Parteien gleiche Sorgfalt und gleich große Kunst aufbieten, die letzte Entwicklung zu verstecken und dadurch die Erwartung aufs Höchste zu treiben. Schiller gab der von ihm besorgten vierbändigen Ausgabe des Pitaval den Titel »Merkwürdige Rechtsfälle« als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Der Pitaval führt uns zurück in eine Zeit mit anderem Rechtsempfinden, mit anderen Gesetzen und anderen Methoden der Rechtsfindung. Grausam fiel es, mittelalterlich anmutend, die Foltern, denen Verbrecher ausgesetzt wurden, um sie zum Geständnis ihrer Missetat zu bewegen. Verbrecher, nicht selten aber auch Unschuldige, zu Unrecht Verdächtigte. Und mittelalterlich auch die Elemente von Aberglauben, Hexenwahn und Gespensterfurcht, oft unheilvoll wirksame Elemente, wie in diesem Fall, der 1711 im Elsass verhandelt wurde. Hier, seltsam modern dagegen, die Schilderung des Sachverhalts durch die Angeklagte, eine junge Frau, beschuldigt des heimtückischen Anschlags auf das Leben ihres Ehemanns. Ich war nicht älter als 16 Jahre, da ich heiratete. Mein Gemahl hingegen trug schon 65 Jahre auf seinem gebeugten Rücken und war stockblind. Dafür aber war er Präsident des elsässischen Gebietsrates und besaß große Reichtümer. Meine Familie war entschlossen, mich durch das Geld und das Ansehen, in dessen Genuss ich an seiner Seite gelangen würde, glücklich zu machen. Wohl hatte ich andere Vorstellungen vom Glück, wurde aber belehrt, dass ich noch ein Kind sei und die Güter dieses Lebens nicht nach ihrem wahren Wert zu schätzen wisse. Ich musste gehorchen. Mein blinder Gemahl legte von der ersten Stunde unserer Ehe einen so hohen Grad von Argwohn, Eifersucht und Misstrauen an den Tag, dass ich in tiefe Schwermut verfiel. Er ließ jeden meiner Schritte überwachen und forderte Rechenschaft von mir über jede Begegnung und jedes Wort mit anderen. Zwei Schlaganfälle, die ihn schon bald im Abstand von 8 Tagen trafen, besserten seine Gefühle mir gegenüber leider nicht. Schon der erste Anfall schwächte seine Geisteskräfte weiter, steigerte jedoch seine Gespensterfurcht um merkliche Grade. Als ich eines Tages, nur um mir die Zeit zu vertreiben, auf den Oberboden stieg, um das dort ausgelegte Obst zu besehen, fand ich einige angefaulte Äpfel und warf sie durch das Dachfenster auf den Hof. Von ungefähr traf ich dabei den Draht der Schelle, die das Schlafgemach meines Gemahls über den Hof hinweg mit der Gesindestube verband. Die Schelle schlug an, ein Bedienter erschien. Mein Gemahl versicherte, nicht geläutet zu haben, auch ein anderer nicht. Niemand habe die Schelle auch nur berührt. Dies war schon genug, ihn in Furcht und Schrecken zu versetzen. Seine Gefühle gegen mich schlugen vollends in Hass um, als ihm seine Verwandten mich als Urheberin des schrecklichen Spuks bezeichneten. Und sie verstanden es auch, seinen Hass so weit zu schüren, dass mein Gemahl schließlich eine Klageschrift gegen mich aufsetzen ließ, des Inhalts: Ich habe ihm boshafterweise Gespensterfurcht eingejagt und damit seine Gesundheit mutwillig untergraben. Diese Klageschrift wurde einer Gerichtsstelle eingereicht, in der mein Gemahl großen Einfluss besaß. Und so entsprach das Gericht auch seiner Forderung, mich bis zur Entscheidung der Sache vorsichtshalber in ein Kloster zu sperren. Ich darf mich glücklich nennen, dass es meinem Gemahl nicht gefiel, mich auf Leben und Tod anzuklagen. Ich glaube gewiss, das Gericht hätte ihm zugebilligt, dass mir bis zur Entscheidung der Sache vorsichtshalber der Kopf abgeschlagen wird. Da nun alle diese Umstände und vor allem die Ungerechtigkeit des richterlichen Urteils von mir ins rechte Licht gerückt sind, wage ich es, von der Gnade des Königs zu hoffen, dass seine Majestät mir den Gerichtshof zu Paris zum Richter geben, zumal ich mich jetzt in der Hauptstadt bei einem Verwandten aufhalte, dessen Haus der einzige Ort ist, an dem ich mich nach meiner Flucht aufhalten kann. Der Peter Wall unterrichtet uns auch vom Ausgang der Geschichte. Die junge Frau fand Gelegenheit, ihre Bittschrift im Schloss zu Versailles eigenhändig zu überreichen. Sie warf sich König Ludwig XIV. Zu Füßen und fand ein geneigtes Ohr. Ohne Zweifel würde ihr der königliche Staatsrat Gerechtigkeit angedeihen lassen, wenn sie darauf bestanden hätte, den Prozess wieder aufzunehmen. Allein es starb ihr Gemahl. Schönheit und Verstand der jungen Witwe zogen bald so viele würdige Männer herbei, die ihr die Hand anboten, dass ihr eine bessere Zukunft gewiss schien. Und sie wählte auch glücklich und vergaß in ihrer zweiten Ehe bald alles Ungemach der ersten, zur Zufriedenheit ihres zweiten Gemahls, dem nicht daran gelegen war, dass ein Prozess fortgesetzt würde, der nun keinen Sieg mehr bringen, wohl aber Unerquickliches wieder aufrühren konnte, das besser verdeckt und vergessen bliebe. Eine Bittschrift, ein geneigtes Ohr des Königs und begründete Hoffnung auf Revision des Urteilsspruchs eines korrupten Richters durch ein neues Verfahren in höherer Instanz. Aber auch dieser zweite Richter wieder korrupt, in seiner Entscheidung gebunden an die Weisung des Königs, den Spruch zugunsten der Bittstellerin zu fällen. Nicht unabhängig also, nicht frei, nicht unparteiisch. Die Unabhängigkeit des Richters, heute allgemeiner Grundsatz rechtsstaatlicher Justiz, sie wird nur in Polizeistaaten, in Diktaturen nicht respektiert, war damals vor der Französischen Revolution noch unbekannt. Im Peter Wall sind mehrere Fälle aufgezeichnet, in denen das Wort einer einflussreichen Persönlichkeit genügte, einen missbeliebigen Bürger, einen Nachbarn oder Verwandten aus dem Wege zu räumen, in aller Öffentlichkeit, scheinbar legal, Kraft richterlichen Spruchs oder im Namen des Königs, der wieder einmal leutselig sein Ohr einer Bittstellerin geneigt hatte. Wie hier. Frau von Marseille, die Witwe des Herrn von Savonnière, lebte zu Paris von einem beträchtlichen Einkommen. Sie hatte drei Söhne, die mit den ansehnlichsten Ehrenstellungen versorgt waren. Ihr Glück war dennoch nicht vollkommen, denn ihr missfiel die vorerst einzige Schwiegertochter. Durch deren schlechte Aufführung fand sie die Ehre ihres Sohnes und der ganzen Familie gekränkt. Sie unternahm es deshalb, ihren Ärger darüber dem König vorzutragen und erwirkte auch, das war im März des Jahres 1679, von seiner Majestät einen Verhaftbefehl wider jenes Frauenzimmer. Bereits eine Stunde darauf konnte sie so ihre verhasste Schwiegertochter unversehens durch einen Trupp Gerichtsdiener, diese in voller Montur mit Hellebarden und Helm, von der Straße weg verhaften und zu gefänglicher Haft in ein Kloster bringen lassen. Hier blieb die unglückliche junge Frau 12 bis 13 Jahre eingesperrt. Sie unternahm während dieser Zeit mehrere Fluchtversuche, wurde aber, so es ihr überhaupt gelang, aus dem Arrest zu entweichen, immer wieder auf Veranlassung ihrer Schwiegermutter dorthin zurückgebracht. Musik. März 1679 war das. In dem Jahr, das in der Geschichte des Rechts einen neuen Abschnitt einleitete, durch die Habeas Corpus Akte. Unter diesem Titel verabschiedete das englische Parlament ein Gesetz, das jedem Verhafteten das Recht gab, innerhalb der ersten 3 Tage nach seiner Einkerkerung die gegen ihn erhobene Beschuldigung oder Anklage zu erfahren. Ein Fortschritt. Der Bürger war jetzt gegen willkürliche Verhaftung und gegen Haft von ungewisser Dauer ohne richterliches Urteil geschützt. Kerkermeister, bestimmte das Gesetz weiter, die einen nicht ordnungsgemäß verurteilten Häftling länger als 3x24 Stunden in Haft behielten oder ihn daran hinderten, den Grund seiner Verhaftung zu erfahren, machten sich strafbar und mussten ihm, falls sich in der Verhandlung seine Unschuld erwies, ein beträchtliches Schmerzensgeld zahlen. Auf unsere Geschichte aus dem Pitaval übertragen hieße das, die auf Betreiben ihrer Schwiegermutter ins Kloster verbannte junge Frau hätte in England bereits nach spätestens 3 Tagen ihren Fall einem Richter vortragen können. Der Schwiegermutter hätte die Berufung auf einen Verhaftbefehl des Königs nichts genützt. Die Habeas Corpus Akte von 1679 setzte auch der Willkür des Königs eine Grenze. Urteile, das Leben, die Freiheit oder das Eigentum eines Bürgers betreffend, konnten nunmehr rechtskräftig nur von einem Richter gefällt werden. Aber zunächst nur in England. Im übrigen Europa herrschte damals auch weiterhin und noch immer unangefochten der Absolutismus. Sein Symbol, das Ludwig XIV. Dem Sonnenkönig zugeschriebene Wort, der Staat bin ich. Der König schuf neue Gesetze und schaffte alte ab. Pflicht der Untertanen, den Willen des Königs zu respektieren, widerspruchslos. Neue Gesetze. Aus dem Pitaval erfahren wir, wie sie der Bevölkerung verkündet wurden. Nicht durch Gesetzesblätter, nicht durch Aushängen an den Gemeindetafeln. Die Untertanen waren, vor allem auf dem Lande, Analphabeten. Aber sie gingen zur Kirche. Und so heißt es in der Begründung des Todesurteils, das am 12. Mai 1625 über eine junge Frau gesprochen wurde, die überführt schien, ihr Neugeborenes getötet zu haben. Die von der des Kindesmordes überführten Weibsperson vorgebrachte Entschuldigung, sie habe in Unkenntnis der Gesetze gehandelt, wurde vom Gericht verworfen. Denn alle Gesetze werden auf Befehl des Königs 4-mal im Jahr von den Kanzeln der Kirche herab vernehmlich vorgetragen. Der Gerichtshof fand also die angeklagte Frauensperson, Madame Hélène Gillet, des Todes schuldig. Es ergeht demzufolge Befehl an den Scharfrichter, sich bereit zu halten, seine Schuldigkeit zu tun und zuvor die Beichte und das Abendmahl zu nehmen. Auch in diesem Prozess, das erfahren wir aus dem Pitaval, traf das Todesurteil eine Unschuldige. Jene Madame Hélène Gillet kam dennoch mit dem Leben davon. Und der Pitaval registriert das mit Behagen. Ein Zusammenfluss günstiger Umstände rettete der unglücklichen Frau in letzter Stunde das Leben. Am Tage nach der Verurteilsverkündung traten beim Gericht Ferien ein und alle Sitzungen und Geschäfte blieben ausgesetzt. Zum gleichen Tage begannen im ganzen Land die Feiern zur Vermählung der Madame Henriette, Schwester König Ludwigs des 13., mit Karl dem 1., König von England. Diesen freudigen Anlass benutzten einige mitleidige Personen bei dem König, um Gnade für Hélène Gillet zu flehen. Die Bitte wurde gewährt und der König erteilte Hélène gegen Ende des Monats Mai eine gänzliche Begnadigung. Nicht immer, auch das weiß der Pitaval zu berichten, wurde die Unschuld eines Verurteilten so zeitig bekannt, dass er die Strafe überlebte. Ein Justizirrtum. Justizmord. Was dann? Hier der Vorgang und der Versuch, den Schaden wenigstens zum Teil wieder gut zu machen. Ein Beispiel für andere ähnliche Fälle. Es war im Herbst des Jahres 1689, dass dem königlichen Gerichtshof zu Paris die Nachricht bekannt wurde, zu Orléans seien 2 Verbrecher hingerichtet worden, von denen der eine noch unter dem Galgen bekannt habe, er sei schuldig des Diebstahls im Schloss des Grafen von Montgomery. Der Tat also, deretwegen der Marquis von Anglade vor Jahren zu den Galeeren verurteilt worden ist. Da nunmehr über seine eigenen Beteuerungen hinaus die Unschuld ihres Gemahls keinem Zweifel weiter unterworfen war, bat die Marquise von Anglade das Gericht um eine förmliche Wiederherstellung der Ehre ihres Namens und ersuchte zugleich darum, den Grafen von Montgomery zu einer Wiedererstattung allen Verlustes und aller Unkosten anzuhalten, die er ihnen durch seine ungerechte Anklage verursacht habe. Nun lebte freilich der unschuldig verurteilte Marquis nicht mehr. Die Folter hatte ihm derart mitgespielt, dass er, in Ketten geschmiedet, nur auf einem Karren den Weg auf die Galeere antreten konnte, ohne sie jedoch lebend zu erreichen. Der Tod erlöste den unglücklichen Mann. Nun endlich, am 17. Juni im Jahre des Herrn 1693, erließ der königliche Gerichtshof folgendes Urteil. Wir erklären den Marquis von Anglade für unschuldig an dem Diebstahl, dessen er vor seinem Tode beschuldigt worden war. Die Widder beide Eheleute verfügte in Haftnehmung sowie die Verkümmerung infolge der Folterung, die Auspfändung und Verkaufung ihrer Habseligkeiten erklären wir im Nachhinein für ehrenrührig und widerrechtlich und befehlen zugleich, dass ihre in den Registern der Gefängnisse des Châtelet, des Fort-l'Évêque und des Gerichtshofes zu Paris verzeichneten Namen ausgestrichen und unleserlich gemacht werden sollen. Die Marquise von Anglade soll unverzüglich in den freien Genuss alles bisher Beschlagnahmten, ihr und ihrem verstorbenen Ehegatten zugehörenden beweglichen oder unbeweglichen Vermögens wieder eingesetzt und ihr der vollkommene, ungeschmälerte Besitz ihrer sämtlichen Güter ohne weitere Verfügung eingeräumt werden. Dem Grafen von Montgomery wird auferlegt, der Marquise allen seit der Verurteilung erlittenen sächlichen Schaden nach vorhergegangener legaler Taxe zu ersetzen und zu vergüten. Der Pitaval. Kaum ein anderes Werk lässt uns so tief Einblick nehmen in den Alltag der einfachen Menschen vor 300 Jahren und mehr. Ein buntes Bild mit kräftigen Farben. Wir erfahren von Zechgelagen und Raufereien in Gastwirtschaften, von Streitigkeiten zwischen Gärtnern und Haushofmeistern und Kammerdienern und Marktfrauen, von räuberischen Überfällen auf Postillons und immer wieder von Landstreicherei und Bettelei. Wir begegnen Blinden, die sich von einem Hund führen lassen, oder einem Ehepaar, das schon im Alter von nur 11 Jahren zusammengefügt wurde. Und auch feinste Leute schliefen damals in ihren Prunkgemächern nur auf Strohmatratzen, Strohsäcken gefüllt mit frischem, halb ausgedroschenem Stroh. Bitte? Oder hier. Es fiel mir auf, dass mein Gemahl morgens und abends den Bader zu sich bestellte. Diese Sorge um sein Äußeres war mir nicht weniger befremdlich als die Unruhe, die er bei unseren Begegnungen an der gemeinsamen Tafel an den Tag legte. Die Erkenntnis der Ursache dieser Unruhe bestürzte mich. Mein Gemahl hatte im Umgang mit niederem Volke eine Menge kleiner, garstiger Tiere eingehandelt, die sich nur bei schmutzigem Pöbel aufhalten und deren Name man in guter Gesellschaft nicht einmal zu nennen wagte. Sie hatten eine wahre Völkerwanderung vorgenommen und waren bei meinem Gemahl mit einer solchen Wut eingefallen, dass er nicht aufhören konnte, sich ihnen bald hier, bald dort mit seinen Fingerspitzen zur Wehr zu setzen. Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. So nannte Friedrich Schiller den Pitaval. Seine Übersetzung und Bearbeitung des französischen Originals gibt dem Werk in deutscher Sprache oft stilistische Brillanz und besonders in der Charakterzeichnung einen literarischen Rang, der den Vergleich mit anderen Werken der Weltliteratur nicht zu scheuen braucht. Ein Beispiel für die Charakterisierungskunst des Pitaval: diese Stelle. Nur wenige Zeilen, aber aus ihnen wird ein ganzer Stand lebendig, seine Menschen und deren Eigenarten. Die Marquise hatte 2 Kammerjungfrauen, Schwestern, simple Geschöpfe von der gewöhnlichen Denkungsart ihres Standes, durchdrungen von dem echten Zofengeiste, für ein Trinkgeld zu allem bereit, verschwiegen, solange kein größerer Gewinn sie lockt, Verräterisch, sobald es der Vorteil gebietet. Listig und untreu. Demütig und unverschämt. Immer mit der Nase in den Geheimnissen ihrer Herrschaft, um diese von sich abhängig zu machen und ihr Vertrauen, so oft es ihnen gefällt, zu missbrauchen. Der Peter Wall. Ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Merkwürdige Rechtsfälle. Und wird nunmehr heute, am 12. Tage des Monats September im Jahre des Herrn 1560, der Ententi dahin verurteilt, dass er vor der Kirche zu Artigues auf den Knien, in härenem Gewand, mit bloßem Kopf und nackten Füßen, einen Strick um den Hals, eine brennende Wachskerze in der Hand und mit der Aufschrift auf der Brust, falscher Zeuge und Ehebrecher, Gott, den König, die Obrigkeit und die von ihm Geschädigten um Vergebung bitten solle. Er werde sodann durch die Straßen und Gassen der Stadt Artigues geführt und schließlich vor dem Hause des von ihm Geschädigten Martin Guerre durch den Strang vom Leben zum Tode befördert und hernach verbrannt. 1560 war das, vor 400 Jahren, lebendig geblieben durch den Peter Wall. Jede Geschichte, jeder Prozess aus diesem Werk, ein Dokument von unschätzbarem Wert für den Kulturhistoriker, für die Geschichte und die Soziologie des Rechts. Und, mit den Worten Schillers, ein Buch, das durch seine Realität den Samen nützlicher Kenntnisse ausstreut und dazu dient, das Nachdenken des Lesers auf würdige Zwecke zu richten. Aus der Geschichte des Rechts, der Peter Wall, von Werner Gisufrian, bearbeitet von Joachim Fest, Regie Rolf Purucker. Sie hörten eine Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahr 1959.